tragische Melodien, mein Herz und die Noten, die Schmerzen, die ziehen. Mein Zwerchfell friert in Erregung, das Auge gehorcht mit Bewegung. Nur der Sinn, der steht still. Ist alles nur Musik, ist alles nur Schatten, wenn durch meinen Leib die Existenz zittert wie der Nachtexpress voll Lärm und Licht. Wechseln Tag und Nacht jenen Schatten, der zerbricht, splittert die Träne, mich ins Gegenteil verkehrt. Und es schreit ein Blatt, ein Tier, ein Gott. Ich bin es nicht. Das Gitter, das mich mit Zungen hält, fallen schwarz und weiß, wie meine Kleidung sind. Schiebt sich der Würfel von der Stirn in den Steiß, fiedelt ein Ton wie dämpfendes Bügeleisen. Was ich schwarz, was ich weiß, ist alles nur Musik, ist alles nur Schatten, sind meine Wirbel, Pflaster, Steine. Auf einer endlosen Straße nur spür ich die Tritte aller Algen, Fische, Felder, Tiere. Nur meine spür ich nicht. Meine Wirbel, Pflaster, Steine, auf einer endlosen Straße nur. Bin ich nur Schriftzug in einer kleinen, unbekannten Tinktur? Hör ich die Stimmen aller Pflanzen, die nur im Dunkeln erklingt? Bäume, Vögel, Steine, nur meine höre ich nicht. Splittern die Risse in meinem Zwerchfell, drängt die Zeit messerscharf durch meine Wirbel, ihre Schiebe. Die mich ins Gegenteil verkehrt. Zu alles und nichts platzt meine Kleidung, das Futter tritt nach außen, Gedärmemusik erstinkt. Fiedle mich tot, hol dir dein Brot bei den Fliegen. Tot, tot, tot. Doch diesmal bin es ich. Hör die Formen des Dunklen. Hör die Formen. Dunklen. Hör die. Dunklen. Hör. Dunklen. Hör.